schieben sich zusammen, du beginnst zu halluzinieren. In der Nacht zählst du die Sekunden, dein Herz scheint zu erfrieren. Jeden Tag stirbt ein Teil von dir, das Knastleben ist steril. Wie oft hast du es verflucht, du verfehltest dein Ziel. Gib nicht auf, halte durch. Irgendwann vergeht auch diese Zeit. Gib nicht auf, halte durch. Irgendwann vergeht auch diese Zeit. Lass den Kopf nicht hängen, irgendwie wird es schon gehen. Nach jeder Ebbe folgt die Flut, spür den Wind, wie er sich dreht. Lass den Kopf nicht hängen, irgendwie wird es schon gehen. Nach jeder Ebbe folgt die Flut, spür den Wind, wie er sich dreht. Einsamkeit zerrt an deinen Nerven, für dich die totale Isolation. Mit der Zeit bleiben die Besuche aus, dieses Spiel, das kennst du schon. Nur ein, zwei Freunde, die dir die Treue halten, jetzt weißt du, wer ein Kumpel war. Doch draufgeschissen, es wird weitergehen, ist es auch noch so hart. Geh nicht auf, halte durch, irgendwann vergeht auch diese Zeit. Gib nicht auf, halte durch, irgendwann vergeht auch diese Zeit. Lass den Kopf nicht hängen, irgendwie wird es schon gehen. Nach jeder Ebbe folgt die Flut, spür den Wind, wie er sich dreht. Lass den Kopf nicht hängen, irgendwie wird es schon gehen. Nach jeder Ebbe folgt die Flut, spür den Wind, wie er sich dreht. Spür, wie der Wind sich dreht. Die Wände schieben sich zusammen, du beginnst zu halluzinieren.